Ach, Simeon, guck nicht so. Damals, als ich beim Militär war. War genauso. Zeit ging und ging und ging nicht vorbei. Ja, Papa. Und eines Tages... Ja. Ich kenne die Geschichte. Ja. Hast du nicht Hunger? Können wir nicht das Radio anmachen? Allah, Allah, Simeon, Jaurum, nicht so früh am Morgen, bitte. Den Song finde ich klasse. Also, denk doch auch mal an deine alte Vater, meine Ohren. Hör es auf. Da fällt mir ein, kriegst du nicht mehr Taschengeld, dieses Schuljahr? Krieg ich? Kriegst du. Neues Schuljahr, neues Geld. Es gibt 5 Mark mehr, wie versprochen. Nimm dir einen Fünfer aus dem Handschuhfach. Super. Hier, das bist du auf dem Foto. Ja, als junger Mann. Wie du ausgesehen hast? Beim Militär. Kannst du behalten. Echt jetzt? Na klar. Damit du mich nicht vergisst. Damit du mich nicht vergisst. An solche Sätze erinnert man sich später. In ihnen steckt der Schmerz und deine Ahnung. Aber ich weiß wirklich nicht, ob es sowas gibt. Eine Ahnung. So lange bleibe ich ja auch wieder nicht weg. Trotzdem danke. Papa? Hm? Warum muss ich überhaupt ins Internet? Och, fang nicht schon wieder damit an, bitte. Ich hab mich doch verbessert. Ja, da muss ich aber was verpasst haben. Papa? Simeon, du weißt, wie deine Mutter darüber denkt. Aber Mama ist nie zufrieden mit aber mir. Du hättest dir auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Mach ich ja. Und du hast gesagt, ihr holt mich zurück nach Hause. Ja, wenn ich das Geschäft verkauft habe. Ja, und wann hast du das Geschäft verkauft? Bald, bald. Ich rede schon mit Ali drüber. Und jetzt ist Schluss. Simeon, vergiss nicht. Du hast immer die... Die Wahl im Leben, ich weiß. Richtig. Darf ich das auch mitnehmen? Sein Feuerzeug. Ein Feuerzeug? Du rauchst, oder? Nein, Papa. Das geht aber nicht, dass du rauchst. Ich doch nicht, Papa. Dafür bin ich viel zu jung. Das ist für meinen Leuchter. Naja, und wer es glaubt, wird selig. Jetzt nimm das Ding und geh raus. Ich muss noch nach Rotterdam fahren. Tschüss. Pass auf dich auf. Hätte ich gewusst, dass das unser letzter Tag ist, ich hätte... Tschüss, mein Täubchen. Ich weiß auch nicht, was. Ach, Gesundheit. Vergesst mich nicht. Hörspiel nach dem Drehbuch von Laila Stieler. Nach Motiven des Buches Schmerzliche Heimat. Von Semja Schimschik und Peter Schwarz. Zu meinem Vater. Er hatte einen Unfall. Bist du alleine hier? Mein Cousin hat mich hergebracht, aber der musste gleich weiter. Semja, steh auf. Deinem Vater ist was passiert. Arzu hat mich im Internat angerufen. Wie heißt du denn? Semja Schimschik. Nimm deinen Pass mit. Oh. Was ist? Er liegt auf der Intensivstation. Ich bring dich hin. Was ist mit ihm? Ist es schlimm? Komm einfach mit. Es muss was richtig Ernstes sein. Arzu. Mama. Hilfe, kommt bitte alle her. Ich weiß nicht, ob ich das alleine kann. Bitte. Bitte. Das ist die Tochter von... Bist du Samia Simsek? Ja. Sprichst du Deutsch? Ich schon. Und Sie? Ich will zu meinem Vater. Ja, mach's gut. Ja. Ich bin Kriminalkommissar Richter und ich habe ein paar Fragen, Samia. Simia. Geht ganz schnell. Hat dein Vater Waffen? Waffen? Nein. Ist meine Mutter da drin? Deine Mutter ist auf dem Präsidium. Auf welchem Präsidium? Auf dem Polizeipräsidium. Warum? Was ist passiert? Hat er einen Unfall? Also keine Schusswaffe. Nein. Keine Schuss. Ist er verletzt? Seine Organe sind gesund. Gut. Hat dein Vater Feinde? Was für Organe? Samira. Simia. Hey, du sollst da vielleicht nicht allein. Ich geh da jetzt rein. Mehreren Schiffen schwer verletzt. Als es geschah, war ich wie gelähmt. Chirurgische Notaufnahme des Nürnberger Süd. Gefangen in meinem Schmerz. Seitdem. Ich war weit davon entfernt, mir irgendwelche Fragen zu stellen. Insgesamt 9 Schüsse. 2 Schusswaffen zum Einsatz kamen, dass es sich um 2 Täter handelt. Heute Mittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Später habe ich mir diese letzten Minuten immer wieder vorstellen müssen. Einzelne Sequenzen zusammengesetzt. Und irgendwann sind sie dann zu einem Kurzfilm geworden. Der ist wieder und wieder gelaufen. Ich stand auf Repeat. Ich kam da gar nicht mehr raus. Das Kissen blutig. Morgen wache ich auf und alles ist gut. Amber hat keine Waffe gehabt. Morgen stehst du vor der Tür und holst mich ab. Morgen geht es nach Hause. Du musst nicht mehr ins Internat, sagst du. Nicht mal ich hab eine. Dabei bin ich Taxifahrer. Ich dürfte. Ja, freilich. Aber ich will nicht. Ich habe davon geträumt, jede Nacht. Aber so war es nicht. Du bist nicht mehr gekommen. Trotzdem. Manchmal gibt es doch so in der Branche... Einer hat sich mit Papa richtig gezofft. Ach. Dachte mal, Zack ist. Ja. Ja, mit dem hat er sich mal... Die haben sich sogar gekloppt. Simia. Es ist zu einer täglichen Auseinandersetzung gekommen. Hauptkommissar Hegemann tauchte auf und wühlte und mutmaßte und tapste herum. Wie heißt er? Chucky. Und wie heißt er weiter? Ich mag ihn nicht. Aber der steckt nicht dahinter. Chucky verkauft auch Blumen. Die haben sich gegenseitig die Kunden weggeschnappt. Ach so, ja, Chucky hat den kleinen Händlern gesagt, wenn sie bei ihm kaufen, bringt er ihnen die Blumen direkt an den Laden und... Und, was? Der Chucky ist halt Kurde. Papa hat gesagt, dass er mit seinem Geld Waffen kauft. Ja. Waffen? Ja. Waffen gegen unsere Mehmetjik, unsere Soldaten. Er sammelt Geld für die PKK. Also ein türkisch-kurdischer Konflikt, naja, das ist doch mal was. Das ist doch was Handfestes. Türkisch-kurdischer Konflikt? Naja, wieso? Das ist doch mal eine erste Spur. Die sind doch keine Generäle oder Minister, sondern 2 einfache Blumenhändler. Naja. Chakir ist Kurde und Enver ist Türke. War Türke. Man streitet sich über Politik. Kurden, Türken, das ist dann auch wieder vorbei. Warum muss es denn überhaupt ein Ausländer gewesen sein? Kann da nicht auch ein Deutscher dahinter stecken? Nein. Beim Cousin in Berlin haben sie den Laden abgebrannt. Ja. Das waren Faschos. Ja. Das waren Faschos. Ja, ist ja gut. Schauen Sie, es gibt keinerlei Hinweise am Tatort, die uns verpflichten, in diese Richtung zu ermitteln. Enver hat eine scharfe Waffe gehabt, aber in der Türkei, nicht hier. Also doch. Er war Soldat. Ach so. Möchten Sie noch etwas Tee? Ja. Schon zum 6. Will ich mal jemand ans Telefon gehen? Kannst du nicht. Hm? Envers Mutter, sie hat ein schwaches Herz. Sie weiß es noch nicht. Ja, sie ruft dich zurück. Mama wird blasser und blasser. Dünner. Immer dünner. Adile. Ich mach mir Sorgen. Adile, was ist los? Ist nicht gut. Nolde. Entschuldigung. Adile. Zigarette. Danke. Feuer? Ja, danke. Das Geld fürs Internat könnte sie sparen. Ich krieg kaum noch was geregelt hier. Voll neben der Spur. Na, besser? Ein bisschen. Cooles Feuerzeug. Danke. Das hat mir mein Papa Das war mein Papa. Ja, krass, echt. Ich hab davon gehört. Das tut mir voll leid. Ja. Du bist David, stimmt's? David. Hm, ja. Ja, ich bin in der 12B. David. Ich weiß. Und du, darfst du schon rauchen? Klar. Also, meine Eltern wissen es nicht. So sanft. Also, seine Stimme. Meine Mama weiß es nicht. David. Süßer. Stimmt das mit der Mafia? Was Mafia? Also, dein Vater soll... Dein Vater ist nicht bei der Mafia gewesen. Nee, in der Zeitung steht das. Sein Mörder, der war Mafia. Ach so. Ich weiß sogar, wer es war. Echt jetzt? Ja. Aber ich darf es nicht sagen. Na, logisch. Kommst du mit hoch? David. So sanft. Na, komm. Seine Stimme. David. Es ist am heutigen Freitagmorgen in einem iranischen Lebensmittelladen in der Kölner Altstadt zu einer schweren Explosion gekommen. Die 19-jährige Tochter des Besitzers wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Sie hatte die in einer Christstollendose versteckte Bombe ausgelöst. Schon wieder ein Ausländer. Wie Papa. Die Bombe befand sich in einem Weihnachtsgeschenk, das von einem Kunden im Laden zurückgelassen wurde. Die Polizei ermittelt in einer Strafaktion des iranischen Geheimdienstes wird vorläufig nicht ausgeschlossen. Hat die Kölner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen nach 8 Monaten ohne Ergebnis eingestellt. Moment, Moment. Wer ist denn da? Hallo, Semia. Was machen Sie denn so früh? Ja, ich wollte eigentlich zu deiner Mutter. Ja, kommen Sie rein. Die ist noch gar nicht wach. Hier, setzen Sie sich. Danke. Mama. Mama. Mama, wach auf. Der Kommissar Hegemann ist da. Der Kommissar? Davon weiß ich ja gar nichts. Mama torkelt nur noch durch ihr Leben. Hat er nicht gesagt, dass er kommt? Aber nein. Und ich hab gar nichts gebacken. Egal. Ich mach euch was. Er mag Kaffee mit 3 Löffeln Zucker. Mach ich. Im Tiefkühlfach sind Atschma. Die kannst du aufbacken. Mach ich. Der Herr Kommissar soll mal nicht so einen Stress hier machen. Mama kommt gleich. Hier ist erstmal was zum Frühstücken. Jesus, das duftet aber. Danke auch. Wer kann denn das jetzt sein? Kriminalkommissar Richter, Wohnungsdurchsuchung. Hier ist der Beschluss. Schön, dass Sie werden. Grüß Gott. Hallo? Wo wollen Sie denn hin? Stopp! So, schauen Sie mal auf dem Sofa nach. Hallo, Sie können nicht an die Bilder. Die ganzen Bücher müssen alle raus. Wir müssen das machen. Wenn ihr sauber seid, passiert euch nichts. Was redet ihr denn da? Warten Sie mal. Die hauen alles kaputt. Hören. Sie dürfen da nicht rein. Stopp! Semia, bitte ruhig, ja? Lass sie, bitte. Das ist ihre Arbeit. Was soll das denn jetzt werden? Stopp! Was machen Sie denn da? Ruhig. Du fühlst dich so ohnmächtig in dem Moment. So klein und wütend. Schlafzimmer. Bleib hier, Semia. Bitte. Bleib hier. Warum wehrst du dich denn nicht? Der Typ kommt hier rein, nervt dich mit seiner Fragerei, trinkt deinen Kaffee und jetzt stürmen sie unsere Wohnung und du machst sie nichts. Sie wollen Enders Mörder finden. Aber doch nicht hier. Hegemann, kannst du mal kurz kommen? Ja. Hör mal, da drüben unter der Spüle ist ein Kästchen. Nimm's mit. Bring's hier weg. Mach ich. Frau Schimschick, das müssen Sie mir jetzt bitte mal erklären. Wir haben unter Ihrer Matratze 20.000 gefunden. 20.000! Oh. Frau Schimschick! Bitte! Frau Schimschick! Mama. Sani, Sanitäter! Herrschaftszeit, Mama, bitte setzen Sie sich. Setzen Sie sich, Frau Schimschick. Mama! gut. Wasser. So. Alles gut. Diese Idioten bringen Mama noch um. So, hier, Frau, trinken Sie mal ein bisschen Wasser. Frau Schimschek. Alles gut. Was ist das für ein Geld, bitte? Weiß nicht. Vielleicht Einnahmen. Wir haben abends, wenn wir zu müde waren, manchmal unter Bett gelegt. Mama. 20.000. Ich muss mich hinlegen. Na gut. Wir sprechen später drüber. Das Kästchen habe ich mir in die Tasche gesteckt. Legen Sie mal hin. War gar nicht einfach bei all den Polizisten im Raum. Wenn ich aufstehe, um zu arbeiten, wenn ich mein mich Liebster, hinlege nach der Arbeit, wenn ich aufstehe, um ich zu arbeiten, immer, wenn ich mich hinlege nach der Arbeit, wenn ich arbeite, immer denke ich nur an dich, an dich. Wow, ein Kästchen voller Liebesbriefe. Im Internat habe ich sie gelesen und mal für ein paar Stunden alles vergessen. Ich bin so weit von dir entfernt, aber mit meinem Herzen fühle ich mich immer nah bei dir. Wirst du mich auch nicht vergessen? Mein Herz ist schwer. Ich will dich sehen. Ich weine oft, aber niemals vor den anderen. Ich träume von dir. Ich mache dir keine Schande. Ich weine nachts in meinem Bett. Hier schicke ich dir ein Foto. Papa als Schäfer. Mein Vater, wie er Schafe hütet. Er hat so davon geschwärmt. Wochenlang hat er in den Bergen gelebt. Meine Mutter erst ganz schüchtern, dann frech im Minirock. Wenn die Tage elend langsam vorüberschleichen, denke ich in jeder Stunde, in jeder Minute nur an dich. In jeder Minute nur an dich. Ich trage ein Bild von dir in mir. Und für den Fall, dass mir etwas passiert, trägst auch du ein Dein Bild Foto. Von mir. Deine Briefe werde ich bewahren wie einen Schatz. Er tröstet mich über die lange, schwere Zeit hinweg. Ich komme zurück. Es dauert nicht mehr lange. David, David. Das sind Gefühle, ja. Wirst du mir jemals einen Brief schreiben? Als die Polizeibeamten sich Zutritt zu der Änderungsschneiderei verschafft hatten, konnten sie nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen. Auch bei diesem Mord eine Schusswaffe Typ Cesca Kaliber 6,35 zum Einsatz. 13. Juni 2001, Abdurrahim Özüdoğru. Schluss, verdammt! Erste Spuren weisen in den Bereich der Drogenkriminalität. Die Polizei schließt nicht aus, dass eine Geldschuld das Motiv für die Bluttat gewesen sein könnte. In einer ersten Stellungnahme teilte das Landeskriminalamt, dass der erfolgte Verbindungen ins Milieu. 27. Juni 2001. Bei dieser Tat kam eine Waffe zum Einsatz, die bereits bei zwei Morden im Raum Nürnberg benutzt worden ist. Er galt als gewalttätig. Ich kann's nicht mehr hören. Zwei junge Männer sind dabei beobachtet worden, wie sie den Laden verließen und zu Fuß Richtung Hamburg-Ottensen gelaufen sind. Es hört nicht auf. Ich hör einfach nicht auf. Ja. Ding, ding, ding, ding. Tschüss, wir haben Berserker. Jetzt finde ich das aber gar nicht. Wo muss denn hin? Rechts. Ja, und dann da vorne, ja. Ein wunderschöner Abend. Ja. Ich möchte dich wiedersehen. Gut. Danke. Alles Unglück vergessen. Ja. Für eine Stunde oder zwei. Ich wollte es lauter machen, aber es ging nicht. Ja, Mann. Wie lange war das jetzt? Wird dein Papa... Wird der sauer sein wegen der Macke am Auto? Ja, ein bisschen rummosern wie immer. Das Auto ist ja sein Heiligtum. Egal, das hätte ihm ja auch passieren können. Ja. Soll er halt nerven. Hauptsache, er ist noch da. Mein Papa ist auch noch da. Verstehst du das? Bist du gläubig? Naja. Nicht so. Nur vor Mathe-Tests. Vielleicht sollte ich ja auch mal beten. Sehen wir uns wieder? Mhm. Glaub schon. Du bist auch gläubig. Was machst du denn hier? Mama. Samia. Du bewegst dich so langsam. Dein Gesicht geschwollen. Musst du denn morgen nicht in die Schule? Kommissar Hegemann hat mich angerufen. Er will mit dir sprechen. Haben Sie ihn, Mama? Es war dein Mama, Vater... Mama, haben Sie den Mörder? Es war alles anders. Was war anders? Dein Vater war ein Drogenhändler. Was? Schwachsinn. Er hat Drogen geschmuggelt. Alles Lüge. Von Holland. Quatsch, Mama. Immer, wenn er von Rotterdam gekommen ist. Was hast du denn da in der Haut? Schrecklich sieht das aus. Drogen geschmuggelt. Mama, hör mal auf zu kratzen. Wenn sie nicht gleich aufhört, schlage ich sie. Ja, sie haben Beweise. Mama, hör auf zu kratzen. Du brauchst einen Arzt. Es war jemand da, der hat es gesehen. Mama, hör mal bitte auf, so wird das immer schlimmer. Wir haben von Drogengeld gelebt, Samia. Nein, das ist Unsinn, Mama. Es ist ein Quatsch, verstehst du? Die wollen uns was anhängen. Na, jetzt auf mit der Kratzerei. Au! Au, ich... Sag mal. Du bist völlig verrückt geworden. Ich... Du legst dich jetzt hin. Und ich reibe dich mit Olivenöl ein. Vergeblich versuchte ein Notarzt, das Opfer wiederzubeleben. 29. August 2001. Abil K. starb noch am Tatort. Abil Kılıç. Die Untersuchung des Falls hat inzwischen die Mordkommission München. Von den Morden haben wir immer zuerst aus den Nachrichten erfahren. Hat die Untersuchung des Bundeskriminalamts ergeben, dass alle Taten mit derselben Waffe, einer Ceska, begangen worden sind. Das Bundeskriminalamt geht verstärkt von der Möglichkeit aus, dass die Opfer in Verbindung mit türkischen Drogenhändlern standen. Ja, der Ceska kümmert sich jetzt so um Halbmond um. 30 Leute haben sie dafür eingesetzt. Wieso Halbmond? Die Opfer sind allesamt türkische Geschäftsleute. Wir sind kurz davor, die gesamte Organisation hochnehmen zu lassen. Was für eine Organisation denn? Rauschgift. Rauschgift? Halbmond, was soll das überhaupt bedeuten? Semia, ich darf dir gar nichts sagen. Aber was hat mein Vater damit zu tun? Na, das kannst du doch denken, oder? Der eine ist in Hamburg erschossen worden, der andere in München. Wir kennen die gar nicht. Du kennst sie nicht. Bestimmt ist dein Vater doch mal irgendwo nach Hamburg oder nach München. Nee, nach Hamburg niemals. Nach München schon hin und wieder. Aber das heißt doch nicht, dass er sie kennt. Wir haben Verbindungen und Telefonnummern geprüft. Und wir haben Drogenspuren. Nicht bei uns. Er wollte das Geschäft verkaufen. Er hat halt aussteigen wollen. Lügner. Das haben sie ihm halt übergenommen. Mein Vater hat Blumen verkauft. Semia, behalt deinen Vater in guter Erinnerung. Wie geht's eigentlich der Mama? Was soll das jetzt? Gut. Setz dich. Fieser Schwächling, dir sage ich gar nichts. Sie ist im Krankenhaus. Ah, ja. Was hat sie denn? Hautausschlag. Die Ärzte sagen, das ist seelisch. Oje, das tut mir leid. Dann sag ihr bitte einen schönen Gruß, ja. Ja. Und sag ihr bitte, diese Freundin von deinem Vater, die hat es nie gegeben. Welche Freundin? Mein Vater hatte keine Freundin. Das war eine ermittlungstaktische Maßnahme. Hurensohn. Um meine Mutter unter Druck zu setzen. Und das ist jetzt die Entschuldigung, oder was? Semia, jetzt bleib... Ich bin so blöd. Ich habe immer geglaubt, die wollen uns schützen. Diese Leute wollen uns helfen. Dabei wollen sie uns nur die Schuld zuschieben. Nichts anderes interessiert sie. Hey, kann ich dich gar nicht irgendwie aufheitern? Nein. Es ist einfach schön, dass du da bist. Ich kann ja sonst mit keinem reden. Wie geht's deiner Mutter? Nicht gut, die ist krank. Und mein Onkel fährt die ganze Zeit Taxi und hat keine Zeit. Und mit diesem Kommissar möchte ich nichts mehr zu tun haben. Der macht auch nur seinen Job. Der macht auch nur seinen Job. Ja. Was spinnst du? Die haben meinem Vater eine Geliebte angehängt und es überall rum erzählt. Die haben bei uns Speichelproben genommen. Die haben mein, das Taxi von meinem Onkel verwandt. Die suchen in unserer Wohnung nach Drogen. Hey. David, ja. Die suchen bei uns nach Drogen, nach Haschisch, nach Heroin. Ja, das ist so gut. Was ist gut? Die behandeln uns wie Schwerverbrecher. Man, beruhig dich mal ein bisschen. Mann, wurde unser Vater umgebracht oder haben wir wen umgebracht? Zieh mir, beruhig dich. Was denn? Die haben doch auch was rausgefunden. Was? Das mit den Drogen, dass dein Vater ein Kurier war, dass er nach Rotterdam gefahren ist. Mein Vater, David, war kein Kurier. Ach, das steht doch in jeder Zeitung. Bist du bescheuert? Die in der Zeitung schreiben ab, was die Bullen in ihren Pressemeldungen rausgeben. Genau. Und dann schreiben sie voneinander ab. Hey, Semir. Und du glaubst das alles. Weißt, manchmal muss man einfach irgendwas schlucken. Ja, dann schluckst du, Idiot. Lass mich nicht so weggehen, David, lauf mir hinterher. Komm, bitte, renn mir hinterher. Bitte komm, David, komm. Versteh doch. Versteh doch. David, David, David, David, David, David, David, David. Ich habe gebetet, dass er mir nachläuft. David! Dass er sagt, dass er es nicht so gemeint hat. Dass er zu mir hält. Dass er diesen Irrsinn endlich begreift. Strafverfahren? Was ist das denn jetzt? Ganz kurz und knapp, Herr, es besteht der Verdacht auf Steuerhinterziehung. Sie meinen, dass Enver Einnahmen nicht gemeldet hat? Dass er sie vermutlich nicht ordnungsgemäß angemeldet hat, ja. So ist es. Naja, dann hat er mal das mal vielleicht vergessen. Naja. Er hat ja immer wahnsinnig viel um die Ohren gehabt. Freilich. Und wenn da mal ein paar Rechnungen im Blumengeschäft... Guten Tag. Mann. Grüß Gott. Setzen Sie sich doch. Und wer sind Sie jetzt? Sie sind die Tochter, ne? Richtig, Semir Schimschek. Aha. Mein Name ist Koch. Ich bin vom Finanzamt Nürnberg. Ja. Es geht um einen Fall nach § 370 Abgabenordnung. Ich bin berechtigt, hier Wertgegenstände zu pfänden. Enver Schimschek ist doch kein Krimineller. Schauen Sie, wer in Deutschland lebt, Geschäfte macht und arbeitet, er muss Steuern zahlen. Wollen Sie sich vielleicht setzen, einen Tee trinken, einen Kaffee? Danke, danke, wir müssen ja gleich weiter. Ja. Es geht uns nicht gut, Herr Koch. Meine Mutter ist krank, das Geschäft läuft nicht gut. Ja. Mein Vater würde Ihnen bestimmt Ihr Geld geben, aber er ist tot. Ja, ich weiß schon. Schauen Sie, es würde auch in Raten gehen, ne? Dann bezahlen Sie nicht sofort, sondern im Lauf von, sagen wir mal, 6 Monaten. Mhm. Um wie viel geht's? Ungefähr 100.000. Ich ersticke. Was? Ich ersticke. Kommt ja, sehr schön. Setz dich, Greta. Jetzt guck mal her, was ich hier habe. Hm? Ein Obstsalat. Obstsalat. Jawohl. Ich mag das nicht, das will ich nicht probieren. Na, wart's mal ab, Greta, was da drin ist. Okay. Mhm. Hat jemand von euch so eine Frucht schon mal gesehen? Nein. Das sieht eklig aus. Naja, jetzt warte mal. Guck gar nicht. Wer von euch traut sich denn, die mal zu probieren? Ich. Der Paul ist mutig. Komm, Paul, probier mal. Das schmeckt aber gut. Lecker, ne? Siehst du? Ja. Manchmal sehen Sachen ganz eklig aus, schmecken aber trotzdem gut. Gut. Gut, richtig. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch drin ist. Hier. Salat. Kennt jemand von euch diese Frucht? Nein. Ach doch, doch, nein. Doch, doch. Ja, Luise? Wie heißt es? Eine Dattel. Das ist doch eine Dattel. Richtig, das ist eine Dattel. Sie kam meine Mama mal beim Türken. Genau, Datteln kann man zum Beispiel beim türkischen Obst- und Gemüsehändler kaufen, ne? Ja. Bist du auch sowas wie ein Türke? gute Frage. Also, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aber aus der Türkei und meine Großeltern leben immer noch da. Was glaubt ihr denn? Was bin ich? Du bist ein Krokodil! Was? Ich bin ein Krokodil? Sag mal! Was habe ich eigentlich mit Deutschland zu tun? Dass Papa erschossen wurde, sind mir nie Zweifel gekommen. Nee, es war klar, das ist mein Leben hier, mein Land. Aber jetzt? Bin ich hier wirklich zu Hause? Bin ich hier überhaupt sicher? Papa wäre stolz auf dich. Unsere Simi am Kindergarten. Wer hätte das gedacht? Hä? Mein Praktikum lief so gut, dass sie mich sogar übernommen hätten. Mama, du strickst? Ja. Ich mache das für die Ergotherapie. Quatsch, das macht sie für dich. Psst, nicht verraten. Das sieht aus wie eine Pudelmütze. Es wird Winter. Wann kommst du denn hier raus? Also, der Arzt sagt, ich mache Fortschritte. Mhm. Und jetzt, wo das Geschäft zu ist, und ich denke... Wir vermissen dich. Wenn... Und Papa. Silvia. Ich freue mich übrigens sehr für dich. Was wird denn das jetzt? Dass du jetzt Kindergärtnerin werden willst. Will ich doch gar nicht. Ich will studieren. Was? Aber du... Aber das ist schwer, das weiß ich. Simeon, im Kindergarten hast du Geld. Eine feste Stelle. Ja, ja, du traust es mir einfach nicht zu. Sie wird es schaffen. Du kommst genau nach deinem Vater. Guck mal. Hier ist ein Foto von Papa. Das hat er mir gegeben, als er mich ins Internat gefahren hat. Und sein Feuerzeug, das habe ich auch. Das war ganz kurz bevor. Aber das verrate ich euch nicht. Ah, da ist er beim Militär. Ja. Sag mal, habt ihr die Fotoalben von der Polizei zurückbekommen? Nein. Nein, ich frage auch gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn einer umgebracht wird, kommen sie zu mir. Als ob Enver an allem schuld wäre. Nimm mal das Foto. Das ist jetzt 4 Jahre her. Mama, warum hat Papa das mit den Steuern gemacht? Ach, Simia. Er war halt Geschäftsmann. Ein guter Geschäftsmann. Ja, nicht so ganz so dumm wie dein Onkel Hüseyin. Ja? Entschuldigung, ist das hier die 11A? Ja, wer sind Sie, ja? Semja Şimşek. Das ist in Ordnung, setzen Sie sich hier. Vorne ist noch ein Platz frei. Bitte. Aber leise. Danke. Gerne. Also, was ich sagen wollte, bevor uns Frau Şimşek... Şimşek. Ja, wie habe ich doch gesagt. Also, wir haben alle das Gymnasium verpasst und jetzt denken Sie sich nur, was soll's, aber ich habe Fachabitur und das ist sowieso viel leichter, nicht? Falsch. Da schlagen Sie sich mal gleich wieder aus dem Kopf, das wird hier kein Spaziergang. Vor allem, wenn Sie das auch noch in einem statt in 2 Jahren schaffen wollen. Sie brauchen sich also den Namen Ihres Nebenmanns gar nicht erst zu merken. Die Hälfte sitzt sowieso im halben Jahr nicht mehr hier. Gut. Mathematik. Haben Sie, irgendjemand von Ihnen, schon mal was von Differentialgleichung gehört? Oh, da blicke ich aber jetzt in leere Gesichter. Hallo, Sie da. Ja, schalten Sie mal bitte Ihr Handy aus. Ausmachen und wegpacken. Danke. Mal alle Augen hier rüber. Zu mir. Gut. Arm hochkrempeln, es geht los. Y-Strich. Ist gleich, am Mittwochvormittag, kurz nach 10 Uhr, fand der Besitzer des Dönerstandes Haydar A. seine Aushilfe. 5 Minuten später trafen Polizei und Notarzt am Tatort ein. Das Opfer Mehmet T. war bereits 1984 illegal nach Deutschland eingereist. 25. Februar 2004, Mehmet Turgut. Die kriminaltechnische Untersuchung ergab, dass die beiden Schüsse mit einer Waffe abgefeuert wurden, die aus der Serie der sogenannten Dönermorde bekannt ist. Jetzt nannte man das Dönermorde. Natürlich sind die Türken selbst daran schuld. Mehrfach in Abschiebehaft, unter anderem in der JVA Bützow bei Rostock. Setzt sich die Serie der sogenannten Dönermorde fort. Ich stürzte mich wie eine Bekloppte in die Arbeit. Aber ich konnte es nicht wegdrücken. Die Repeat-Taste klemmte. Die Maschine war im Dauerbetriebsmodus. Also wir haben jetzt hier Integral 1 y Quadrat dy. Der 50-jährige Besitzer der Dönerbude wurde in der Nürnberger Schacherstraße Opfer einer Gewalttat. 9. Juni 2005. Ismail Yashar. Es hört nicht auf, es hört einfach nicht auf. Haben wir jetzt auf beiden Seiten ein unbestimmtes... Weil er gerade keine Kundschaft hatte, stand der Mann rauchend vor seinem... Die Kriminalpolizei untersuchte die Wunde des Opfers umgehend auf Spuren von Rauschgift. Hallo, ich sehe Sie. Ja. Es handelt sich bei der Ermordung um den 6. Fall innerhalb von 5 Jahren. Wollen keine Stammwurzeln sehen, ne? Theoretisch kann man die Parabelfläche mit allerkleinsten Dreiecken ausfüllen. Aha. Ja, oder auch mit Rechtecken und Trapezen. Die Flächen müssen dann nur noch summiert werden. 15. Juni 2005, Theodoros Bulgarides. Das Ergebnis? Ja. Das der Mann betrieb im Münchner Westen einen Schlüsseldienst. Genau. Frau Schiemsche? Die Ausschöpfungsmethode von Archimedes ist also an sich keine Integralrechnung, sondern... deutschen Partner eröffnet. Wollen Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Heute wird die Integralrechnung im Wesentlichen so benutzt wie bei Leibniz und Newton, nämlich als unvorhergesehene... Auch hinter dieser Tat wird eine türkische Mafia-Organisation vermutet, die mit Drogen handelt. Ja, da staunen Sie, meine Herrschaften. Archimedes, Leibniz, Newton. Man könnte meinen, wir wären hier im Philosophie... Auffällig sei so ein Polizeisprecher, dass seit 5 Jahren immer mit derselben Waffe gemordet wird, einer Cesca. Frau Schiemsche, das war ganz beeindruckend. Wenn ihr wirklich etwas mehr mathematische Exaktheit hätte ich mir zwar gewünscht, aber Sie haben begriffen, worum es geht. Wirklich. Und hoffentlich, ich hoffe das, ich hoffe, dass Sie nicht nur Ihr Fachabi machen, sondern studieren. Klar, also ich will studieren. Sie ahnen ja nicht, wie viele Kopftuchmädchen hier schon an mir vorbeigemarschiert sind. Und jedes Mal denke ich, die schafft's. Die muss es schaffen. Kopftuch? Was für Kopftuchmädchen? Ja, und dann schafft sie es zwar, hat gute Noten und bums, wird geheiratet, verschwindet in der Küche auf Nimmerwiedersehen. Aber so sind Sie ja nicht, Frau Schimpsche. Ich trage doch gar kein Kopftuch. Ja, klar, stimmt, schon gut. Nach den beiden neuen Morden hat das Polizeipräsidium Nürnberg am 1. Juli 2005 die besondere Aufbauorganisation Bosporus ins Leben gerufen. Bosporus. Bosporus. Bosporus. Entschuldigung, bitte nicht erschrecken. Wollen Sie zu uns? Ich bin Hauptkommissar Bronner. Sind Sie Semja Schimschek? Gibt's wieder einen Toten? Sehen Sie aber sehr abgeklärt. Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Das Schreckliche ist, jedes Mal, wenn du denkst, nun hast du es überstanden, geht die ganze Leier nochmal von vorn los. Ja, also ich komme aus einem anderen Grund. Ja? Ja? Ja, ich bin's, Mama. Und warum sind Sie gekommen? Weil ich bin Ihr neuer Ansprechpartner. Aha, und was ist mit Herrn Hegemann? Der ist in Rente, seit 3 Jahren. Wer ist denn das denn hier? Mama, das ist ein Vertreter für Waschmittel. Aha. Kommen Sie wieder, wenn Sie den Mörder meines Vaters haben, ja? Moment, Frau Schimschek. Warum erfahren wir immer erst aus dem Fernsehen, dass jemand erschossen wurde? Warum sagt uns niemand Bescheid? Meine Mutter kriegt jedes Mal Todesangst. Frau Schimschek. Das wollte ich ja gerade... Es reicht uns. Frau... Finden Sie endlich die Mörder. Frau... Verpiss dich. Ich komme. Hast du den Vertreter rausgeworfen? Du bist aber ganz schön unhöflich. Brauchst du vielleicht Waschmittel? So, na? Wie läuft's mit der Strickmaschine? Ach, ich verstehe das alles nicht. Kannst du mir helfen? Na klar. Was heißt, der Gestrickabweiser muss sich unter den Kulierzähnen befinden? Oh weia. Ja, warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Machen wir es doch genau nach Vorschrift. Also erstmal müsste doch der Strickschlitten eingeschoben Struktur werden. Struktur und Ordnung sollten mit dem Strickapparat in Mamas Leben kommen. Deshalb haben wir ihn gekauft. Gut. Und damit sie was verdienen kann. Der, Struktur und Ordnung. Okay. Genau das, was Mama immer mir beibringen wollte. Und jetzt schalt mal ein. Da. Hier. Läuft. In der Dortmunder Mallingrodstraße tot aufgefunden. Der deutsche Staatsbürger kurdischer Herkunft betrieb seit einigen Jahren einen Kiosk, der vor 4. April 2006. Mehmet Kubaschik. Schluss. Schluss, verdammt. Wird denn jetzt bald täglich einer von uns abgeschlachtet? Die am Tatort aufgefundenen Projektile stammen aus der Waffe, die in der Serie der sogenannten Dönermorde zum Einsatz kam. Es ist bereits das 8. Tötungsdelikt. Schluss, verdammt! Ist nur 2 Tage nach dem Mord an einem Kioskbesitzer in Dortmund mit derselben Tatwaffe auf den Betreiber eines Internetcafés in Kassel erschossen worden. 6. April 2006. Halit Yozgat. So kurz hintereinander haben die Mörder bislang noch nicht zugeschlagen. Und noch etwas anderes unterscheidet den Tathergang von den 8 vorangegangenen Morden. In dem Café befanden sich Zeugen in unmittelbarer Nähe des Einer der Zeugen beschreibt die verdächtige Person als einen korpulenten Deutschen, Mitte 30, mit kurzgeschorenem Haar. Er sei ganz plötzlich aufgesprungen und weggegangen, als der... Frau Schimschek, ich freue mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Was macht ihr hier eigentlich? Wann tut ihr endlich was? Geht es jetzt ewig so weiter? Kommen Sie, ich habe Ihnen einiges zu erzählen. Was kann doch nur einer machen, der uns hasst? Ein Verrückter, ein Nazi, ein Türkenhasser, was weiß ich. Wir haben gerade einen Profiler hier gehabt, der meint, es könnte ein Einzeltäter gewesen sein oder vielleicht auch 2 Brüder. Psychopathen oder was? Jedenfalls Leute, die eine Mission haben. Vielleicht mit einer Nähe zur rechten Szene. Die letzten beiden Opfer waren völlig außerplanmäßig am Tatort. Der Kurde aus Dortmund, Sie erinnern sich, der hat für seine Frau im Laden gearbeitet, weil die gerade Besuch von ihrer Schwester hatte. Trotzdem ist er niedergeschossen worden. Der Profiler meint, stellvertretend. Stellvertretend für wen? Das sind alles noch Spekulationen. Was glauben Sie denn? Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Was halten Sie davon? Ich würde mich gerne morgen mit Ihnen und Ihrer Mutter um, sagen wir, 10 verabreden im Großmarkt. Geht's jetzt vielleicht mal einen Schritt weiter? Im Großmarkt? Ja, in der Blumenhalle. Okay. Dieser Brunner ist nicht ganz bescheuert. Da war ich seit 6 Jahren nicht mehr. Der Wagen sieht noch genauso aus wie damals, richtig? Schimschek-Blumen. Ja, Ramazan hat nichts verändert. Enver hat diese Aufkleber 1999 in der Türkei gekauft. Aha. Und der Wagen ist damals untersucht worden? Wie untersucht? Ja, also ich meine von den Kollegen. Ja, gleich nach dem Mord. Ist der Wagen hier innen auch weitgehend unverändert? Ja. Da ist irgendetwas unter dem Handschuhfach. Hände weg von meinem Snickers. Was ist das hier? Das sieht aus. Das ist ein Schokoriegel. Ist der von Ihnen noch? Das ist von Enver. Er hat die immer versteckt für die Kinder. Und wer das gefunden hat, konnte ihn essen. Verstehe. Und der Wagen wurde nur einmal untersucht? Direkt nach der Tat? Ja, was ist denn damit? Was wollen Sie überhaupt? Ich überprüfe die Aussagen eines Drogendealers. Aha. Er soll angeblich mit Enver Şimşek im Herbst 1997 ein Streckmittel für Heroin damit transportiert haben. Oh, ruhig, Mama. Endlich. Auf dem LKW soll in Rot Şimşek-Blumen gestanden haben. Aber nein, 1997 war er noch weiß. Endlich kommt Bewegung in den Horror. Außerdem hat der Mann ausgesagt, sie hätten hier vorne zu dritt gesessen. Also er, ne, Enver und ein Erkan. Aber es gibt nur zwei Sitze. Hm. Also hat der Mann gelogen? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir erstmal noch ein paar Sachen anschauen. Darf ich Sie mal nach hinten bitten? Hier hinten soll sich ein Regal befunden haben, in dem angeblich das Streckmittel für Heroin transportiert worden sein soll. Hinten war nie ein Regal. Sind Sie da sicher? Ganz sicher. Verstehe. Na gut, dann vielen Dank erstmal. Für kurze Zeit schien sich alles zu drehen. Und es gab plötzlich noch 2000 andere Leute, die es für möglich hielten, dass wir uns nicht gegenseitig erschießen. Hallo, guten Tag. Hallo. Sind Sie die Familie Šimšek? Ganz schön viele Menschen hier. Ja, viel mehr, als wir erhofft hatten. Sagen Sie, es wäre sehr schön, wenn Sie vielleicht eine Rede halten könnten. Nein, ich kann das leider nicht. Nein. Aber das wäre sehr wichtig für uns. Aber sind wir? Das wäre natürlich noch schöner, wenn Sie vielleicht ein paar Worte sagen könnten. Ja, gut. Ja, wunderbar. Ich mach's. Danke. Meine Familie hat einen schweren Verlust gehabt. Wir trauern um meinen Vater. Wir trauern um meinen Vater, Enver Šimšek. Er ist erschossen worden. Ich war damals 14 Jahre alt. Ich erinnere mich noch, wie ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Er hat mich ins Internat gefahren. Ich erinnere mich, worüber wir uns unterhalten haben, und ich erinnere mich sogar, dass er mir das Taschengeld erhöht hat. Um 5 Mark. Das Kissen blutig. Ich weiß auch noch, wie wir uns verabschiedet haben. Ich wurde angerufen und mir wurde gesagt, mein Vater ist im Krankenhaus, und immer noch habe ich mir keine Sorgen gemacht. Und ich erinnere mich, wie ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Das werde ich nie vergessen. Sie haben ihm ins Gesicht geschossen. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die früh ihren Vater verliert. Das passiert oft. Aber bei uns wiederholt sich's immer wieder und wieder und wieder. Wenn ich zum Beispiel abends bei einer Freundin bin, dann ruft mich meine Mutter an. Und zwar nicht alle Stunde oder alle halbe Stunde, sondern alle 5 Minuten. Meist verstehe ich kein Wort, weil sie so weint. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und meine Mutter ruft mich alle 5 Minuten an. Und warum? Weil sie vor Angst fast verrückt ist, seit mein Vater gestorben ist. Weil sie denkt, die haben es auf uns abgesehen. Und ehrlich gesagt denke ich das auch. Das ist jetzt 6 Jahre her und seit 6 Jahren stirbt mein Vater mit jedem, der erschossen wird. Abdurrahim Özüdoğru 2001 in Nürnberg. Süleyman Taşköprü 2001 in Hamburg. Habil Kılıç 2001 in München. Mehmet Turgut 2004 in München. İsmail Yaşar 2005 in Nürnberg. Theodoros Bulgarides 2005 in München. Mehmet Kubaşık 2006 in Dortmund. Und nur 2 Tage später Halit Yozgat in Kassel. 9 Tote! Papa hatte 9 Schusswunden. Und das sind nur die, von denen wir wissen. Das muss ein Ende haben. Wir können nicht mehr. Wenn ihr was gesehen habt, dann bitte geht zur Polizei und helft uns. Bitte helft uns! Lasst uns nicht so verdammt allein. Danke. Ich habe ihr Interview gesehen, das war gut. Echt jetzt? Ja. Sie sind einer der ganz wenigen, die damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das finde ich gut. Das finde ich mutig. Danke. Gibt's was Neues? Nein, leider nichts. Wie immer. Und die Arbeit? Was macht die Arbeit? Das ist gut. Ich bin an der Uni und nebenher arbeite ich im Sportjugendhaus. Okay. Und macht's Spaß? Ja, total. Ja? Die Jungs mal helfen mir beim Abnehmen. Die Jungs helfen ihnen beim Abnehmen? Warum das denn? Muss sein. Muskeln, Körper, Fitness. Oh ja. Ja. Und Sie, was machen Sie gerade? Ich habe ein Angebot bekommen. Mhm. Ja, ich gehe nach Erlangen. Er haut ab. Leitung UK. UK? Organisierte Kriminalität. Ach so, ja, natürlich. Er wird uns nicht helfen. Das heißt, Sie gehen weg? Ja. Und dann? Meine Freundin wohnt auch da. Das ist schön für Sie. Es hat uns niemand geholfen. Aber es passierte auch nichts mehr. 5 Jahre ist nichts passiert. Was macht man? Man lebt irgendwie weiter. Wo ist Adele? Hüseyin. Wo ist Adele? Was ist mit dir los? Setz dich, dein Herz. Wo ist Adele? Die ist Wolle kaufen. Was ist denn los? Habt ihr es nicht gehört? Was denn? Bankräuber, Neonazis. Sie sind tot. Sie haben sich umgebracht. Na und, was für Bankräuber denn? Wovon sprichst du? Sie haben die Waffe bei denen gefunden. Luft, ich brauche Luft. Die Jessica! Allah Gott, sie. Im Untergrund gelebt, 13 Jahre. Und niemandem ist was aufgefallen. Ja. Von 1998 bis 2011, das muss man sich mal vorstellen. Und monatelang bin ich gegen Wände gelaufen. Monate. Rasterfahndung, Vernehmung. Ich war sogar auf so einem Nazi-Rockkonzert. Und währenddessen haben die Urlaub an der Ostsee gemacht. Ich verstehe das nicht. Wie geht's Ihrer Freundin? Gut. Gut. Frau inzwischen. Ja, wir haben eine Tochter. Wir haben uns geirrt. Es tut mir leid. Ja. Haben Sie vielleicht eine Zigarette? Ich rauche nicht mehr. Als das Wohnmobil, in dem sich die beiden Bankräuber verschanzt hatten, bereits umstellt war, erschoss einer der Täter seinen Kumpanen und setzte das Versteck in Brand. Danach nahm er sich selbst das Leben. Am Nachmittag desselben Tages kam es in dem Haus in Zwickau, in dem die beiden Räuber mit ihrer Gefährtin gewohnt hatten, zu einer Explosion. Erreichte eine Bekenner-DVD das Büro der Linken. Es zeigt unter anderem Fotos, die Täter von ihren sterbenden oder toten Opfern angezeigt haben. Sie haben meinen Vater erschossen. Wie sich nun herausgestellt hat, rühmt sich die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund in ihrem Video nicht nur der sogenannten Dönermordserie, sondern auch eines Nagelbombenanschlags 2004 in einem vorwiegend von Türken bewohnten Viertel in Köln. 22 Menschen wurden damals teils schwer verletzt. 9 Schusswunden. Auch ein bislang nicht aufgeklärter Anschlag auf einen iranischen Lebensmittelmarkt im Jahr 2001, bei dem eine junge Frau schwer verletzt worden ist, geht nach neuesten Erkenntnissen auf das Konto der Zwickau. Fanden die Ermittler in dem Wohnmobil und in der Wohnung der Terroristen 2 Waffen Heckler und Koch P2000 sowie die Ceska, mit der ein griechischer und 8 türkische Kleinunternehmer brutal hingerichtet wurden. In dem Wohnwagen lag die Waffe, mit der eine Polizistin 2007 in Heilbronn erschossen worden ist. Ein Unbekannter hatte die an der Theresienwiese in ihrem Streifenwagen sitzende Polizeimeisterin erschossen und ihren Kollegen schwer verletzt. Die Handschellen der Getöteten fanden sich in dem Haus in Zwickau. Das Kissen blutig. Wurde nun bekannt, dass die Terroristen und Mitglieder des sogenannten Thüringer Heimatschutzes bereits 1997 festgenommen worden sind. Sie hatten Briefbombenattrappen an Polizei und Stadtverwaltung geschickt. Sie haben meinen Vater erschossen. Sie haben ihn fotografiert. Als er in seinem Blut lag und mit dem Tod rang. Und dann haben sie das mit Musik und Reimen so montiert, als wäre es ein riesengroßer Spaß. Paulchen Panther, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ich hätte mir das nicht anschauen sollen. Doch bald wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Erst nachdem 1998 in ihrer Garage 5 Rohrbomben und 1,4 Kilo des Sprengstoffs TNT gefunden worden waren. Und die deutsche Presse hat denselben Humor wie die Mörder. Dönermorde, haben sie sich ausgedacht. Dönermorde. Würden sie von Sauerkrautmord schreiben, wenn es einen Deutschen getroffen hätte? Wie kann man denn so abgestumpft sein? Wie kann man denn so abgestumpft sein? Ich muss hier weg. Das ist kein Land für mich. Semir. Papa? Hörst du das? Was machst du hier? Hörst du nicht die Glöckchen? Kannst du auch nicht schlafen? Es sind die Schafe. Die Hirten kommen ins Dorf zurück. Monatelang sind sie oben in den Bergen gewesen. Ich vermisse dich. In der letzten Nacht haben sie sich ein Feuer gemacht und zusammen gegessen und sich am Feuer die Hände gewärmt. Ich vermisse dich schrecklich. Eines Tages kehre ich hierher zurück. Vergesst mich nicht. Hörspiel nach dem Drehbuch von Laila Stieler. Nach Motiven des Buches Schmerzliche Heimat von Semja Schimschek und Peter Schwarz. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Es spielten Semja Schimschek, Nora Abdelmaksud, Adile Schimschek, Hürdem Riedmüller, Enver Schimschek, Aykut Kayacık, Onkel Hüseyin, Hussi Kutlucan, David, Jirka Z., Hauptkommissar Hegemann, Udi Plessmann, Hauptkommissar Bronner, Florian Lukas. In weiteren Rollen Charlotte Dieterich, Hüseyin Ekici, Kathleen Gavlich, Lucy Hartenstein, Wilfried Hochholdinger, Asle Injerji, Arndt Klavitta, Ubi Lorenz, Toni Lorenz, Andreas Marschner, Milan Peschel und Tanja Wethorn. Gesang Asle Injerji. Komposition und Musikauswahl Lutz Glandin. Technische Realisation Peter Awar und Katrin Witt. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Judith Lorenz. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.